Herr Bendor, jetzt sind Sie wirklich Vorsitzender vom neuen gegründeten Verein. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, ich habe mich als Jurist erstmal verwaltungsseitig mit der Satzung damals beschäftigt, war also gar nicht so involviert und habe dann im Laufe der Gespräche und der Arbeiten daran gemerkt, wie sehr mir das selbst liegt, gerade dieses Thema Völkerverständigung im weitesten Sinne. Habe dann auch sehr stark mitbekommen, wie die einzelnen Akteure, die dort schon tätig sind, weiterhin den Willen, den Elan auch durchaus haben, weiterzumachen und fand das eigentlich eine sehr unterstützenswerte Sache. Und also es ist so, meine Frau und ich sind seit 1,5 Jahren in dieser Stadt. Wir sind hier letztes Jahr zugezogen und das war so auch ein Weg der Bürgerschaft, den Menschen hier vor Ort etwas zurückzugeben. Das waren so meine Beweggründe. Dann dafür auf jeden Fall schon mal alles, alles Gute. Wir wollen mal zurückblicken auf die Gründungsveranstaltung. Wie lief die denn insgesamt ab? War alles positiv? Das war sehr positiv, es war sehr belebt, was ja nicht immer ein Synonym für positiv ist. Es gab viele sachliche, gute Auseinandersetzungen, die alle sehr produktiv waren. Wir haben sehr lange über den Namen diskutiert. Das war so ein bisschen wie in einer Loriot-Szene. Allerdings darf man sich darüber gar nicht so lustig machen, denn dahinter steckten ja sehr gute Gedanken. Was will dieser Verein zum Ausdruck bringen? Was betonen wir? Und da war sehr viel an konstruktiver Mitarbeit eben nicht nur gefordert, sondern wurde reingebracht. Und der ganze Abend hat sicher bei allen Mitgliedern ein positives Gefühl erzeugt, ein Gefühl der Energie, würde ich das einfach mal nennen. Sind Sie denn jetzt auch als Vorsitzender schon mit den Mitgliederzahlen und auch vielleicht der Teilnahmebeteiligung bei der Gründungsversammlung auch so einverstanden? Ist das schon ganz gut oder erwarten Sie dafür auch noch ein bisschen mehr Engagement von der Bevölkerung? Also wir waren, wenn ich jetzt auch meine Vorstandskollegen mit reinnehmen darf, sehr angetan von der großen Resonanz. Wir haben ja im Kulturwerk eben getagt. Da war der Saal, den wir dort vorgesehen hatten, voll. Viele haben sich auch im Nachgang noch eben gemeldet. Uns erreichen immer noch weiter Zuschriften von Mitgliedern der Partnerschaftsvereine, Mitgliedern oder von Personen, die bisher noch nicht sich engagiert haben. Auch Institutionen wollen uns unterstützen. Also da ist eine große Welle der Zusammenarbeit zu merken, auf jeden Fall. Es fand auch schon eine erste Vorstandssitzung statt. Wie weit ist denn der Verein jetzt schon gegangen? Wo ist man gerade noch am Arbeiten? Welche Schritte müssen noch getan werden in der nächsten Zeit? Ja, das kann man unterteilen. Einmal in die rechtlichen Schritte. Wir haben mit dem Finanzamt Kontakt aufgenommen. Das hat uns ein paar Änderungen des Satzungstextes redaktioneller Art aufgegeben, die wir natürlich sehr schnell nacharbeiten. Dann wird es noch eine Mitgliederversammlung geben, in der wir eben diese Änderungen dann beschließen können. Inhaltlich hat der Vorstand bereits auch mit den beigeordneten Beisitzern getagt, um einfach mal zu sehen, wo stehen wir im Moment, wo können wir ein Jahresprogramm aufbauen, welche Projekte können wir eben fördern. Wie können wir den Verein auch weiter nach außen tragen? Das sind die Stichworte etwa Homepage, Logo und dergleichen. Wir haben nach Übersicht über die Finanzen auch beschlossen, zeitnah jetzt eine Pressemitteilung rauszugeben. Da wird es darum gehen, dass wir alle bitten, die internationale Beziehungen, Projekte und dergleichen in diesem Jahr anschieben wollen, Anträge bei uns stellen können bis zum 1.3. für Projekte, die ab dem 1.4. sozusagen umgesetzt werden. Beinhaltet sind allerdings schon die Projekte, die im Fachbereich Kultur hier bei der Stadt angemeldet worden sind. Die würden wir einfach mit übernehmen. Danke, Herr Wendorf, schon mal. Wir sprechen gleich weiter. Unter anderem, wie man natürlich auch im Verein mitmachen kann oder was das auch kostet. Bleiben Sie dran. Hier ist Radio Mittelweser. Ich bin Philipp Kessler und ich spreche nach wie vor mit Jan Wendorf. Er ist tätig bei der Nienburger Stadtverwaltung und jetzt auch Vorsitzender vom neuen Verein für Städtepartnerschaften, internationale Beziehungen der Stadt Nienburg. Herr Wendorf, wie kann man denn nun beim Verein vielleicht auch mitmachen? Was muss man mitbringen an Fertigkeiten? Oder wie kann man den Verein vielleicht auch einfach nur unterstützen? Was kostet das Ganze? Also als erstes können Sie natürlich in jeder Situation und in jeder Lebenslage bei uns mitmachen. Wir haben sehr viele, die sagen, ich möchte erstmal in den Newsletter mit aufgenommen werden, mich informieren über mögliche Aktionen, Projekte und dergleichen. Das werden wir dort eben weitergeben. Wenn Sie selbst eine konkrete Vorstellung haben, dann nehmen wir uns dieser natürlich auch sehr gerne an. Von den Mitgliedsbeiträgen haben wir es sehr moderat gehalten, weil wir nun nicht ein Gebäude oder dergleichen zu unterhalten haben, sondern auch sagen, der einfach dabei ist. Das ist das Beste, was man eben uns geben kann. Für Einzelpersonen kostet die Mitgliedschaft 10 Euro im Jahr. Wir haben Familienmitgliedschaften, das sind dann 20 Euro im Jahr. Wir sind auch unterstützt, da werden unterstützt von vielen Institutionen, auch von Schulen etwa. Da kostet die Mitgliedschaft 30 Euro im Jahr und Unternehmen, die wir auch über Sponsoring gerne bei uns sehen, die sollen einen Obolus von 60 Euro bezahlen. Alle sehr moderate Zahlen auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch mal kurz einen Ausblick am Ende liefern. Was steht in der nächsten Zeit jetzt hier im Verein an? Gibt es da schon neue Termine, Versammlungen? Wie geht es konkret vielleicht nochmal weiter? Wir werden uns innerhalb sicher der nächsten 2-3 Wochen vom Vorstand noch einmal zusammensetzen, um eine konkretere Jahresplanung, das bedeutet ein Jahresprogramm, das also auch für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ist, aufzustellen. Und dann werden wir uns hauptsächlich mit den rechtlichen Formalien aufhalten, sage ich mal, um dann im März über die eingegangenen Projektanträge zu entscheiden.